Lied eines kleinen Abwaschmädchens in einer Vier-Penny-Kneipe, genannt Jenny, die Seeräuberbraut. Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern und man fragt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt, gewisch deine Gläser, mein Kind, und man reicht mit dem Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und in dieser Nacht wird ein Getös sein im Hafen. Und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen hinterm Fenster. Und man fragt, was lächelt die so bös? Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhören, denn die Mauern werden fallen hin. Und am dritten Tag ist die Stadt im Erdboden klein. Nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streit. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein. Und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man sieht mich treten aus der Tür gegen Morgen. Und man sagt, die hat darin gewohnt. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beflaggen den Mast. Und es werden kommen 100 gegen Mittag an Land und werden in den Schatten treten. Und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür und legen ihn in Ketten und bringen ihn mir und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und da werden Sie mich sagen hören, alle! Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich, hoppla! Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen